Ende der Fußnote. Weitaus mehr als ein absolutes Ziel beeinflusst uns jedoch der Vergleich mit anderen. In vielen verhaltensökonomischen Experimenten wurde nachgewiesen, dass unsere Zufriedenheit sehr stark davon abhängt, ob wir uns gegenüber anderen gleich oder besser gestellt wahrnehmen, also wie viel mehr oder weniger wir im Vergleich zu anderen haben. Als tribalistische Wesen gilt das Gleiche für den Wohlstand meiner Gruppe gegenüber einer anderen. Kurz, als Nutzenmaximierer sind wir verdammt schlecht. Deshalb sind auch unsere beliebtesten Heldinnen aus Film und Literatur kaum sture Maximiererinnen. Sie haben vielmehr Zweifel, Vorlieben, Denkfehler, Ängste und Ziele, nach deren Erreichen sie aufhören, Heldinnen zu sein. Sie wollen zwar alles gewinnen, aber das ist selten eine maximal hohe, absolute Zahl. Und wenn dies doch einmal ihr anfängliches Ziel war, kann man fast sicher sein, dass die Geschichte sie eines Besseren belehrt und die Abkehr von solchen externen Anreizen genau der Gegenstand ihrer inneren Transformation sein wird. Ein großes, global nutzbares alternatives Narrativ zum Homo economicus ist jedoch nicht in Sicht. Der Autor und Kognitionspsychologe Christian Stöcker schreibt dazu: Ökonomen haben Modelle auf der Behauptung aufgebaut, dass mehr Wollen eine unveränderliche menschliche Grundeigenschaft sei. Wir haben ein Wirtschaftssystem auf diesem Dogma aufgebaut, das Menschen nachweislich keineswegs glücklicher macht. Gleichzeitig droht es, unseren Planeten mittelfristig unbewohnbar zu machen. Wie kann es sein, dass wir unsere eigene Umwelt womöglich irreversibel zerstören, während mehr als die Hälfte allen Besitzes in den Händen von 1% der Weltbevölkerung landet? Es kann sein, weil mächtige Narrative diese Ungerechtigkeiten unterstützen und verklären. Allen voran das Versprechen vom Wachstum und das Märchen von der unsichtbaren Hand des Marktes. Es ist das Narrativ, das von den USA nach Ende des Kalten Krieges als das Siegreiche gefeiert wurde, indem man es ideologisch radikalisierte. Nicht nur die freie Marktwirtschaft mit möglichst wenig staatlichen Eingriffen, sondern am besten ein marktradikal-libertärer Fundamentalismus wurde zum Nonplusultra erhoben. Letzterer geht zurück auf die amerikanische Philosophin Ayn Rand, die zusammen mit ihrem Gefährten Alan Greenspan, später Chef der US-Notenbank und damit einflussreichster Wirtschaftsberater diverser Regierungen, als Erfinderin dessen gilt, was heute unter dem Label Neoliberalismus fungiert und erstmals von Ronald Reagan und Margaret Thatcher in Regierungspolitik überführt wurde. Thatcher wird gerne mit dem martialischen Satz zitiert: Es ginge ihr nicht nur um die Märkte des Landes, sondern letztlich um die Seelen der Menschen. Das Narrativ des guten Marktes und des bösen Staates, der nur die perfekte Freiheit aller Marktteilnehmer und damit ihre maximale Prosperität stört, dominierte von den 80ern bis zur Finanzkrise 2008 die globale Auseinandersetzung. Es wurde wiederum gestützt vom Mythos der Meritokratie, der besagt, dass ein jeder und jede schon bekomme, was er oder sie qua Leistung verdiene. So lassen sich mit den Protagonisten Homo economicus, freien Märkten und vermeintlichem Leistungsprinzip hervorragend allerlei Wachstums- und Ausbeutungsideologien des 20. Jahrhunderts legitimieren. Manche sprechen in Bezug auf diese scheinrationale Wirtschaftsgläubigkeit schon von einer Quasi-Religion, da ihre Gesetze und Gebote, ihre Wirkmechanismen und Vorprediger selbst dann nicht hinterfragt werden, wenn sie katastrophale Auswirkungen zeitdicht, wie beispielsweise während der globalen Finanzkrise 2008 oder langfristig bei der Zerstörung unserer Lebensgrundlagen. Und wenn man sich all die anderen Märchen für Erwachsene genauer ansieht, versteht man, dass wir uns von den ersten religiösen Mythen über die Erfindung Monarchie bis zum modernen Geldsystem-Narrativ tatsächlich viel weniger entwickelt haben, als wir glauben.